Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Michael Fischer. Wer Energie hat, hat die Macht. Aber jeder von uns kann etwas tun, um die Zukunft umweltfreundlicher zu gestalten. Der wochenlang schwelende Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine Anfang 2009 hat auch uns Mitteleuropäern klar vor Augen geführt, dass es in unseren Wohnungen schneller kalt werden kann als erwartet. Die frostige Atmosphäre des politischen Disputs verdeutlicht vor allem eines: Wer heute über große Energiereserven verfügt, diktiert den Preis und hat somit Macht. Deutschland mit seiner hochgradig industrialisierten Arbeitswelt hängt wie ein Abhängiger am Tropf der Energielieferanten. Und da die am weitesten in die Zukunft reichenden Szenarien etwa von einer Verdoppelung des weltweiten Energieverbrauchs bis zum Jahr 2050 ausgehen, werden die Probleme mit Sicherheit nicht kleiner. Wie lange reichen die Reserven noch? Erdöl, Kohle und Erdgasvorräte sind endlich. Diese einfache Wahrheit ist nicht erst seit heute bekannt, hat aber in den letzten Jahren zu einem rasanten Wettlauf um Energieressourcen geführt. Der steigende Hunger der Welt nach Energie hat nicht nur die klassischen Industrienationen erfasst, sondern auch bisherige Schwellenländer befallen. Das führt etwa im Fall Chinas zu der paradoxen Situation, dass das Land der sechstgrößte Erdölproduzent der Welt ist, seine Wirtschaft aber so rasant wächst, dass man gezwungen ist, Erdöl in gigantischen Mengen zu importieren. 95% des weltweiten Energiehungers werden heute noch von nicht erneuerbaren Energien gedeckt. Und genau hier liegt das Problem. Das Angebot sinkt, die Nachfrage steigt. Und somit werden Energierohstoffe zum Machtfaktor der Moderne. Rohstoffbesitz als Machtfaktor. Schon seit den Anfängen der Menschheit wurden Kriege um Energieressourcen ausgefochten. Zu den Gewinnern der Preisexplosion bei den Rohstoffen zählen heute Russland mit seinen großen Erdgasvorkommen, Südamerika, dort vor allem Venezuela, die arabische Halbinsel und der Iran mit Öl- und Gasvorkommen erheblichen Ausmaßes. Die Verteilung der Rohstoffe auf politisch tendenziell eher instabile Regionen verleitet viele Staaten zu problematischen Geschäften. Die enge Kooperation zwischen China und dem Iran in Sachen Energie blockiert beispielsweise immer wieder UN-Resolutionen gegen das Regime der Mullahs. Ressourcensicherheit um jeden Preis scheint heute übrigens zur Leitlinie auch demokratischer Staaten zu gehören. Doch wie hoch ist der moralische Preis, den man für Öl und Gas zu zahlen bereit ist? Die EU-Politiker stehen seit kurzem wieder Schlange vor dem Zelt des libyschen Führers Muammar al-Gaddafi, einem jahrzehntelang geächteten Terrorpaten, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schreibt. Aber über eine bereits existierende Pipeline könnten eben mal 8 Millionen Kubikmeter Gas nach Europa gepumpt werden. Das Ende fossiler Energieträger. Über die statistische Reichweite von Erdöl, Erdgas und Kohle gibt es extrem unterschiedliche Aussagen und Meinungen. Man müsste hellseherische Fähigkeiten besitzen, um eine Vorhersage zu treffen, wie sich der Energiebedarf der Welt in naher Zukunft entwickelt. Und dieser Faktor hat einen entscheidenden Einfluss auf das Vorkommen fossiler Energieträger. Die weltweit nachgewiesenen Erdölreserven betrugen Ende 2006 rund 164,5 Milliarden Tonnen. Gleichbleibenden Energiebedarf und gleichbleibende Nutzung unterstellt, reichen die derzeit bekannten Weltenergiereserven an Erdöl und Erdgas etwa 40 bis 50 Jahre und bei Kohle etwa 170 Jahre. Nach Angaben der Organisation Erdölfördernder Länder, OPEC, aus dem Jahre 2008, wird der Ölverbrauch bis zum Jahr 2030 allerdings auf 113 Millionen Barrel pro Tag steigen. Die Uhr für die endlichen Energieträger, sie läuft ab. Wie könnten wir uns unabhängig machen? Unter dem Eis der Arktis werden unvorstellbare Mengen an Rohstoffen vermutet. Man geht von Öl, Gas, Gold und sogar Rohdiamanten im Wert von $1 Billion aus. Was 2008 bereits zur Landnahme modernen Stils führte, als Russland in einer spektakulären Aktion seine Fahne auf dem Meeresboden unter dem Nordpol pflanzte. Doch die Anrainerstaaten sollten sich nichts vormachen. Der Gewinn dieser Energiequellen löst das Problem der Energieknappheit durch fossile Rohstoffe nicht. Er zögert es nur hinaus. Man muss sich vor Augen führen, dass es keine kurzfristigen Alternativen gibt, sondern nur langfristige Problemlösungen. Massives Energiesparen in allen Bereichen, von der Industrie bis hin zu jedem Einzelnen, ist ein Faktor, der vor allem in Verbindung mit technischen Innovationen sehr effektiv sein kann. Doch hier sind nicht nur Forschung und Wissenschaft, sondern auch die Politik gefordert. Mit klaren Gesetzen, wie zum Beispiel dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Für ausschlaggebende Erfolge muss es geeignete Initiativen und erhebliche Investitionen im Bereich der regenerativen Energien geben. Die Verdoppelung des Anteils dieser Energien am Stromverbrauch bis zum Jahr 2020 ist nur ein Anfang, wenn auch ein guter. Aber können Wind, Biomasse, Wasser und Sonne in nicht allzu ferner Zukunft für unser Licht, unsere Wärme und unseren Strom sorgen? Das Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie ist da zuversichtlich, wenn vor allem die Effizienz der Energienutzung gesteigert werden kann. Wenn in diesem Bereich nicht schnell Fortschritte erzielt werden, kann es schon bald zu spät sein. Was können wir tun? Die Zukunft umweltfreundlicher zu gestalten, gilt für den globalen Zusammenhang ebenso wie im eigenen Zuhause. Und wie wir mit Energie umgehen, ist in den nächsten Jahrzehnten eine der wichtigsten Fragen der Menschheit. Zum einen geht es um die Folgen der Klimaerwärmung durch erhöhten CO2-Ausstoß. Zum anderen darum, dass nicht erneuerbare Ressourcen endlich sind. Und schließlich bedeutet ein in Zukunft geringerer Energiebedarf auch, dass man nicht mehr so abhängig ist von Ländern, die über bedeutende Energieressourcen verfügen. Der Weg in die energetische Zukunft führt zweifellos über Energieeinsparung und bessere Energieausnutzung. Und sie fängt im Kleinen an. Jeder von uns kann und muss letztlich dazu beitragen, Energie einzusparen und sie effektiver zu nutzen. Und beides bringt Vorteile für die Umwelt, die eigene Energiebilanz und dementsprechend für den eigenen Geldbeutel. Experten schätzen, dass in Mitteleuropa rund 40% des Energieverbrauchs auf den Gebäudebereich entfallen. Und hier ist das Sparpotenzial enorm. Mehr als 60% des verursachten Ausstoßes an Kohlendioxid, der zum Beispiel durch Heizung, Wassererwärmung und Kühlung entsteht, können durch moderne Geräte, eine bessere Wärmedämmung und Fenster sowie intelligentes Verhalten eingespart werden. Weniger Energie verbrauchen kann man beispielsweise durch den Einsatz energieeffizienter Kühl- und Gefriergeräte, Herde, Waschmaschinen und Wäschetrockner und durch den Austausch von Glühbirnen durch Energiesparlampen. Darüber hinaus sollten zum Beispiel Fernseher und HiFi-Geräte immer ganz ausgeschaltet werden und nicht im Standby-Modus laufen, denn auch dieser kostet Strom. Oft lässt sich durch die Beantwortung einer einfachen Frage der Stromverbrauch deutlich senken. Die Frage, sie lautet: Verbrauche ich nachts unnötig Strom? Energiemanagement in den eigenen vier Wänden. Wer vom eher unbedarften Energieverbraucher zum Energiemanager im eigenen Zuhause werden möchte, dem stehen heute dafür die passenden Instrumente bereit. Es sind sogenannte intelligente Stromzähler oder auch Smart Meter, die mit dem PC oder dem DSL-Router verbunden werden. Im Gegensatz zu den klassischen Drehstromzählern erfassen sie den Stromverbrauch mehrmals pro Stunde elektronisch, wandeln die Verbrauchsdaten in digitale Signale um und senden diese Verbrauchsdaten des Strom- und Gasanschlusses automatisch an den jeweiligen Energieversorger. Der Verbraucher hat dann die Möglichkeit, auf persönliche Verlaufskurven zuzugreifen, die neben dem aktuellen Stromverbrauch auch die anfallenden Kosten und die CO2-Bilanz anzeigen. Mittlerweile gibt es sogar Softwareprogramme, die die Leistungsdaten der Elektrogeräte im Sekundentakt erfassen. Mit deren Hilfe lassen sich Stromfresser noch schneller und genauer identifizieren. Und diese nur dann zu benutzen, wenn es unbedingt nötig ist, oder diese sogar auszutauschen, bringt bereits kurzfristig Vorteile für die Umwelt, die eigene Energiebilanz und dementsprechend für den eigenen Geldbeutel. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet unter wissen.de noch einmal nachlesen.